Das Treffen in Telgte, eine Erzählung Hans-Werner Richter gewidmet. Erstes Kapitel. Gestern wird sein, was morgen gewesen ist. Unsere Geschichten von heute müssen sich nicht jetzt zugetragen haben. Diese fing vor mehr als 300 Jahren an, andere Geschichten auch. So lang rührt jede Geschichte her, die in Deutschland handelt. Was in Telgte begann, schreibe ich auf, weil ein Freund, der im 47. Jahr unseres Jahrhunderts seinesgleichen um sich versammelt hat, seinen 70. Geburtstag feiern will. Dabei ist er älter, viel älter. Und wir, seine gegenwärtigen Freunde, sind mit ihm alle aschgrau von dazumal. Laurenberg und Gräflinger kamen von Jütland hoch, von Regensburg runter zu Fuß, die anderen beritten oder in Planwagen. Wie einige flussab segelten, nahm der alte Weckerlin von London nach Bremen den Schiffsweg. Sie reisten von nah und fern aus allen Gegenden an. Ein Kaufmann, dem Frist und Datum geläufig wie Gewinn und Verlust sind, hätte erstaunen können über den pünktlichen Eifer der Männer des bloßen Wortgeschehens, zumal die Städte und Ländereien noch immer oder schon wieder verwüstet, mit Nesseln und Disteln verkrautet, von Pestilenz zersiedelt und alle Wege unsicher waren. Deshalb erreichten Moscherosch und Schnäuber, die von Straßburg her die Reise gemacht hatten, ausgeraubt, bis auf ihre den Wegelagerern nichtsnutzen Manuskripttaschen, das abgesprochene Ziel, Moscherosch lachend und um eine Satire reicher, Schnäuber jammernd und schon die Schrecken des Rückweges vor Augen, sein Arsch war wund von Schlägen mit flacher Klinge. Nur weil sich Tschepko, Logau, Hoffmannswaldau und weitere Schlesier mit einem Begleitbrief Rangels gesichert immer wieder schwedischen Abteilungen angeschlossen hatten, die bis ins Westfälische fouragierten, kamen sie ungeschmälert nahe Osnabrück an. Doch widerfuhren ihnen die täglichen Gräuel des Fouragierens, bei denen kein armer Teufel nach seiner Konfession gefragt wurde, wie am eigenen Leib. Einsprüche hielten Wrangels Reiter nicht auf. Fast hätte es den Studenten Schäffler, eine Entdeckung Tschepkos in der Lausitz, erwischt, weil er sich vor eine Bäuerin gestellt hatte, die, wie zuvor der Bauer, vor den Augen ihrer Kinder gepfählt werden sollte. Johann Rist kam vom nahen Wedel an der Elbe über Hamburg gereist. Den Straßburger Verleger Mülben hatte ein Reisewagen von Lüneburg gebracht. Zwar den weitesten Weg vom Königsbergschen Kneiphof her, doch den sichersten, weil im Gefolge seines Landesfürsten nahm Simon Dach, dessen Einladungen diesen Aufwand ausgelöst hatten. Schon im Vorjahr, als Friedrich Wilhelm von Brandenburg mit Luise von Oranien verlobt wurde und Dach sein für diesen Anlass gereimtes Huldigungspoem in Amsterdam hatte vortragen dürfen, waren die vielen einladenden und den Treffpunkt beschreibenden Briefe geschrieben und war mit Hilfe des Kurfürsten für deren Zustellung gesorgt worden. Oft mussten die überall tätigen Agenten als Zwischenträger die Post übernehmen. So kam Gryphius zu seiner Einladung, obgleich er mit dem Stettiner Kaufmann Wilhelm Schlegel seit einem Jahr in Italien, danach in Frankreich unterwegs gewesen war. Schon auf der Rückreise, und zwar in Speyer, wurde ihm Dachsbrief zugestellt. Pünktlich reiste er an und brachte Schlegel mit. Pünktlich kam der Sprachmagister Augustus Buchner von Wittenberg her. Nachdem er mehrmals abgesagt hatte, war Paul Gerhardt dennoch pünktlich am Ort. Philipp Zesen, den die Post in Hamburg einholte, reiste von Amsterdam mit seinem Verleger an. Keiner wollte fernbleiben. Nichts, kein Schul-, Staats- oder Hofdienst, der den meisten anhing, konnte sie abhalten. Wem es an Reisegeld fehlte, der hatte sich einen Gönner gesucht. Wer, wie Gräflinger, keinen Gönner gefunden hatte, den trug Eigensinn zum Ziel. Und wen sein Eigensinn hindern wollte, rechtzeitig aufzubrechen, den machte die Nachricht, dass andere schon unterwegs seien, reiselustig. Selbst die sich feindlich sahen, wie Zesen und Rist, wollten einander treffen. Unstillbarer noch als sein Spott über versammelte Poeten war Logaus Neugierde auf das Treffen. Ihre heimischen Zirkel fassten zu eng. Kein langwieriges Geschäft, keine kurzweilige Liebe konnte sie binden. Es trieb sie zueinander. Überdies nahm, während der Frieden ausgehandelt wurde, allgemein die Unruhe, das Suchen zu. Niemand wollte für sich bleiben. Doch so ausgehungert auf literarische Wechselworte die Herren Dachs Einladung gefolgt waren, so rasch verfielen sie der Mutlosigkeit, als sich in Ösede, einem Flecken nahe Osnabrück, wo das Treffen stattfinden sollte, kein Quartier fand. Das von Dach vorgesehene Gasthaus zum Rappenhof war, trotz rechtzeitiger Anmietung, vom Stab des schwedischen Kriegsrates Erskine belegt worden, der kürzlich die Satisfaktionsforderungen der Wrangelschen Armeen an den Kongress herangetragen und dem Frieden neue Kosten auferlegt hatte. Wenn die Kammern nicht von Regimentssekretären und königsmarkschen Obristen bezogen waren, hatte man sie mit Akten vollgestellt. Der große Wirtssaal, in dem man eigentlich hatte tagen das ersehnte Gespräch führen, sich aus Manuskripten vorlesen wollen, war zum Proviantlager gemacht worden. Überall lungerten Reiter und Musketiere. Kuriere gingen ab, kamen, Erskine ließ sich nicht sprechen. Ein Profoss, dem Dach seine schriftliche Anmietung des Rappenhofes vorwies, verfiel ringsum ansteckendem Gelächter, als aus schwedischer Kasse die Erstattung der Anzahlung erbeten wurde. Schroff abgewiesen, kam Dach zurück. Die starken Dummen, ihre gepanzerte Leere, ihr ödes Grinsen, keinem der schwedischen Herren waren ihre Namen bekannt. Allenfalls Rast halten durfte man in der kleinen Gaststube. Der Wirt riet den Poeten, ins Oldenburgische zu reisen, wo alles, sogar Quartier zu haben sei. Schon erwogen die Schlesier weiter nach Hamburg, Gerhard zurück nach Berlin, Moscherosch und Schnäuber mit Rist nach Holstein zu ziehen, schon wollte Weckerlin das nächste Schiff nach London nehmen, schon drohten die meisten, nicht ohne Anklage gegen Dach, das Treffen auffliegen zu lassen, schon begann Dach, sonst die Ruhe selbst, an seinem Vorhaben zu zweifeln, schon stand man mit dem Gepäck auf der Straße und wusste nicht, wohin mit sich. Da kamen, zeitig genug, bevor es eindunkelte, die Nürnberger angereist, Harsdörfer mit seinem Verleger Ender und der junge Birken. Es begleitete sie ein rotbärtiger Kerl, der sich Christoffel Gellenhausen nannte und dessen schlaksiger Jugendlichkeit, er mochte Mitte 20 sein, ein blattriges Gesicht widersprach. In seinem grünen Wams und dem Federbuschhut wirkte er wie erfunden. Jemand sagte, den hätten die Mansfeldschen im Vorüberreiten gezeugt. Doch zeigte sich, dass Gellenhausen wirklicher war als seine Erscheinung. Ihm unterstand ein Kommando kaiserlicher Reiter und Musketiere, das am Ortsrand lagerte, weil der Umkreis der Friedenskongressstätte als neutral erklärt und in ihm jede Kampfhandlung der Parteien untersagt worden war. Als Dach den Nürnbergern die Misere der Poeten erklärt hatte und Gellenhausen sofort in weitschweifiger, mit Bildern geputzter Rede seine Dienste anbot, nahm Harsdörfer Dach beiseite. Der Kerl spreche zwar närrisch wie ein reisender Sterndeuter daher, er hatte sich der Versammlung als Jupiters Liebling vorgestellt, dem Venus, wie man sehe, im Welschland heimgezahlt habe, sei aber doch mit Witz ausgestattet und belesener, als sein Närrischtun erkennen lasse. Im Übrigen diene der Kerl im Schauenburgischen Regiment, das in Offenburg seinen Standort habe, als Kanzleisekretär. In Köln, wohin sie von Würzburg her per Schiff gereist seien, habe ihm der Gellenhausen aus Schwierigkeiten geholfen, als Ender versuchen wollte, ohne Permission einen Posten Bücher als wilde Läufer umzusetzen. Zum Glück sei es dem Gellenhausen gelungen, sie aus dem pfäffischen Verdacht ketzerischer Umtriebe herauszureden. Der lüge bessere mehr, als sich erdichten lasse, dessen Schwall mache Jesuiten verstummen, dem seien die Kirchenväter, aber auch alle Götter und deren Gestirn zur Hand. Der kenne des Lebens Unterfutter und wisse sich obendrein überall ortskundig. In Köln, Recklinghausen, wie in Soest, der könne ihnen womöglich helfen. Gerhard warnte davor, sich mit dem Kaiserlichen einzulassen. Hoffmannswaldau stand verwundert, weil der Kerl gerade vorhin noch aus der Opitzschen Übersetzung der Arkadia zitiert habe. Moscherosch und Rist wollten sich die Vorschläge des Regimentssekretärs immerhin anhören, zumal der Straßburger Schnäuber einige städtisch betriebsame Einzelheiten des Offenburger Standortes erfragt und mit Badstubenklatsch bestätigt bekommen hatte. Schließlich durfte sich Gellenhausen den endlich versammelten, doch nun verzweifelt quartierlosen Herren erklären. Seine Rede war so glaubwürdig wie der Glanz jener Goldknöpfe, die sich auf seinem Grünwams doppelt reiten. Er müsse als Vetter des Mercurius deshalb geschäftig wie dieser ohnehin nach Münster, um im Auftrag seines Herrn, der als Obrist dem Mars im Geschirr stehe, geheime Nachricht dem Herrn Trautmannsdorf zu bringen, den als des Kaisers Oberunterhändler der säuerliche Saturn mit Weisheit gemästet habe, auf das endlich Frieden werde. Keine 30 Meilen Wegs sei die Mühsal lang, bei annähernd vollem Mond, und zwar durch flache Gegend, da komme man, wenn die Herren nicht ins pfäffische Münster wollten, durch Telchte, ein trauliches Städtchen, das zwar arm geworden, aber heil geblieben sei, weil man die Hessen habe abschlagen können und des Königsmark Regimentskassen zu füttern nicht müde werde. Und da Telchte, wie man wisse, von alters her ein Wallfahrtsort sei, werde er den musisch wallfahrenden Herren dort Quartier machen, das habe er von Jugend angelernt, allerlei Göttern Quartier zu machen. Als der alte Weckerlin wissen wollte, womit man sich als Evangelischer so viel kaiserliche Gunst verdiene, immerhin trage der Gelnhausen eilige Nachricht der pfäffischen Partei zu, sagte der Regimentssekretär, ihn kümmere die Religion wenig, wenn man ihm seine lasse. Und so geheim sei die Botschaft für den Trautmannsdorf auch wieder nicht. Das wisse doch jeder, dass im Lager des Marschall Turenne die Regimenter Weimars gegen die welsche Bevormundung gemeutert und sich zerstreut hätten. Solche Nachricht laufe einem voraus und lohne die Eile nicht. Da leiste er lieber kleinen Dienst für ein Dutzend quartierloser Poeten, zumal er beim Apoll selber die Feder führe, wenn vorerst auch nur in des Obristen Schauenburg Regimentskanzlei. Darauf willigte Dachin das Angebot ein und Gelnhausen sprach nicht mehr kraus und halbgereimt daher, sondern gab seinen Reitern und Musketieren Befehle. Zweites Kapitel. Der Weg von Osnabrück über Telchte nach Münster war seit Beginn der nun bald 3 Jahre anhaltenden Friedensverhandlungen viel befahren und von Kurieren beritten, die einen archivfüllenden Wust von Petitionen, Denkschriften, üblich intrigierenden Briefen, Einladungen zu Festlichkeiten und Agentenberichten über die neuesten, unbekümmert vom Friedenshandel laufenden Armeebewegungen hin und her, vom protestantischen ins katholische Lager oder in umgekehrte Richtung trugen, wobei die Standorte der Konfessionen nicht ganz den militärischen Freund-Feind-Positionen entsprachen. Das katholische Frankreich hatte sich bei päpstlichem Wohlwollen mit Spanien, Habsburg und Bayern angelegt. Die protestantischen Sachsen standen mal mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß im kaiserlichen Lager. Vor wenigen Jahren waren die lutherischen Schweden über die lutherischen Dänen hergefallen. Heimlich betrieb Bayern seinen Landschacher um die Pfalz. Hinzu kamen meuternde oder das Lager wechselnde Truppenteile, die Widersprüche der Niederlande, das Lamento der schlesischen Stände, die Ohnmacht der Reichsstädte, das zwar wechselnde, aber gleichbleibend landhungrige Interesse der Verbündeten, weshalb sich vor einem Jahr, als die Abtretung des Elsass an Frankreich und Pommerns mit Stettin an Schweden verhandelt wurde, besonders die Vertreter Straßburgs und der Ostseestädte zwischen Münster und Osnabrück so verzweifelt wie vergeblich die Hacken abgelaufen hatten. Kein Wunder, wenn der Weg von und nach den Friedensstädten in einem Zustand war, der dem Verlauf der Verhandlungen und dem Befinden des Reiches entsprach. Jedenfalls brauchten die 4 Gespanne, so rasch die Gelnhausen mehr requiriert denn geliehen hatte, länger als vorbedacht, um die quartierlosen Herren, über 20 an der Zahl, von den Ausläufern des Teutoburger Waldes herab durch das tecklenburgische Land nach Telchte zu bringen. Das Angebot eines Küsters, ihnen ein leerstehendes Nonnenkloster nahe bei Ösede, in dem der Schwed gehaust hatte, notdürftig einzurichten, wurde abgelehnt, weil dem halbwüsten Gemäuer der geringste Komfort fehlte. Nur Logau und Schepko, die dem Gelnhausen misstrauten, sprachen für das Notlager. Hinter ihnen verfärbte sich schon die Sommernacht, als Simon Dach für den Konvoi den Brückenzoll berappte und gleich hinter der Brücke über die äußere Ems, doch vor dem Inneren die Stadt zum Emstor hin begrenzenden Flussarm, im Brückenhof, einem redgedeckten Steinhaus, das hochgegiebelt inmitten Uferwildnis stand und auf ersten Blick wenig Kriegsschäden zeigte, machte Gelnhausen auf seine Weise Quartier. Er nahm die Wirten, die er offenbar kannte, beiseite, tuschelte mit ihr, um sie dann Dach, Rist und Harsdörfer als seine langjährige Freundin Libuschka vorzustellen, eine unter ihrer Grindsalbe schon angejagte Frau, die sich in eine Pferdedecke gewickelt hatte, soldatische Hosen trug, dabei geziert sprach und sich zum böhmischen Adel zählte. Ihr Vater habe mit Bethlen Gabor von Anfang an für die protestantische Sache gekämpft. Sie wisse, welche Ehre ihr ins Haus stehe. Wenn nicht gleich, so doch bald werde sie den Herren Quartier bieten. Daraufhin machte Gelnhausen mit seinen Kaiserlichen vor dem Stall, vor dem Brückenhof, in dessen Diele die Stiegen hoch und vor allen Kammern der Gestalt Lärm, dass sich die angeketteten Hofhunde schier erwürgten, und gab nicht Ruhe, bis alle Gäste mit ihren Fuhrknechten aus dem Schlaf gerissen waren. Kaum hatten sich die Herren, es waren hansische Kaufleute, die von Lemgo her weiter nach Bremen wollten, vor dem Wirtshaus versammelt, befahl ihnen Gelnhausen, den Brückenhof zu räumen. Er förderte seinen Befehl mit dem Hinweis, wer sein Leben liebe, der halte Distanz. Es seien unter den Matten, wie man ja sehe, hinfälligen Gestalten auf und vor den Fuhrwerken etliche von der Beulenpest befallene Leichenstrohkandidaten. Er geleite mit seinem Kommando ein Malheur, das, um die Friedensverhandlungen nicht zu stören, beiseite geschafft werden müsse, weshalb er als Leibmedikus des päpstlichen Nuntius Chigi nicht nur kaiserliche, sondern obendrein schwedische Order habe, den morbiden Haufen in Quarantäne zu bringen. Und zwar sofort und ohne Widerrede, sonst zwinge man ihn, die Fuhrwerke der Kaufleute samt Stapelware am Emsufer zu verbrennen. Die Pest, das wisse jeder, und das sage er als Arzt, der mit allen Weisheiten Saturns geschlagen sei, schone den Reichtum nicht, raffe vielmehr mit Vorbedacht Kostbarkeiten und bedenke Herren in Brabantertuch besonders gerne mit ihrem Fieberatem. Als sich die Herren eine schriftliche Begründung ihrer Ausweisung erbaten, zog Gelnhausen seinen Degen, nannte den seinen Federkiel, wollte wissen, wem er es zuerst schriftlich geben solle, und sagte dann, er müsse die jetzt gleich abreisenden Gäste des Brückenhofes dringlich ersuchen, im Namen des Kaisers und seiner Widersacher stillschweigen über den Anlass des plötzlichen Aufbruchs zu wahren bei Mars und seinen scharfen Hunden. Nach dieser Ansprache war der Brückenhof schnell geräumt. Zügiger wurde nie angespannt. Wo man zögerte, halfen die Musketiere nach. Bevor Dach mit einigen der Poeten gegen die Unmoral dieses Bubenstücks laut genug protestieren konnte, hatte Gelnhausen Quartier gemacht. Zwar unter Bedenken, doch beschwichtigt von Moscherosch und Gräflinger, die den Vorgang als Satyrspiel gewertet und belacht sehen wollten, suchte man die geräumten Kammern und noch warmen Betten auf. Daneben dem Kaufmann Schlegel, etliche Buchdrucker aus Nürnberg, Straßburg, Amsterdam, Hamburg und Breslau als Verleger der Einladung Dachs gefolgt waren, konnte man der Wirtin Libuschka, die offenbar Spaß hatte an ihren neuen Gästen, den entstandenen Schaden leicht ausgleichen, zumal die ausquartierten Hansen einige Stoffballen, paar Stück Tafelsilber und 4 Fass rheinisches Braunbier zurückgelassen hatten. Im seitlich vorgebauten Stall richtete sich Gelnhausens Kommando ein. Von der Vordiele zwischen der kleinen Wirtsstube und der Küche, hinter denen die große Diele anschloss, stiegen die Poeten auf 2 Treppen in das Obergeschoss des Brückenhofes. Schon war man weniger bedrückt. Nur noch die Wahl der Kammern ließ kleinen Streit zu. Zesen legte sich mit Laurenberg an, nachdem er einen Wortwechsel mit Rist gehabt hatte. Der Medizinstudent Schäffler stand in Tränen. Ihn, Birken und Gräflinger bettete Dach, weil die Kammer nicht reichten, im Strohlager des Dachbodens. Dann hieß es, dass dem alten Weckerlin der Puls nur noch matt gehe. Schnäuber, der sich mit Moscherosch eine Kammer teilte, verlangte nach Wundsalbe. Gerhard und der Magister Buchner wollten jeder eine Kammer für sich. Zu zweit zogen Hoffmannswaldau und Gryphius, Czepko und Logau ein. Harsdörfer trennte sich nicht von seinem Verleger Ende. Rist zog es zu Zesen, wie Zesen zu Rist. Bei alledem ging die Wirtin mit ihren Mägden den neuen Gästen zur Hand. Einige Namen der Herren kannte die Libuschka. Sie konnte Kirchenliedstrophen von Gerhard aufsagen. Harsdörfer gab sie mit zierlichen Zitaten aus dem Gärtchen der Pegnitzer Schäferei Bescheid. Und als sie sich später mit Moscherosch und Laurenberg in die kleine Wirtsstube setzte, denn beide wollten nicht ins Bett, sondern bei Braunbier, Käse und Brot in den Morgen hineinwachen, wusste sie in raffenden Sätzen den Inhalt einiger Traumgesichter aus Moscherosch Philander herzusagen. So belesen und geschaffen für das Treffen der Poeten war die Wirtin Libuschka oder Courage, wie Gelnhausen sie nannte, der sich später, gefeiert als Quartiermacher, zu ihnen setzte. Wach blieb auch Simon Dach. Er lag in seiner Kammer und zählte noch einmal auf, wen er mit Briefen gerufen, unterwegs beredet, mit und ohne Absicht vergessen, auf Empfehlung in seine Liste genommen oder zurückgewiesen hatte und wer noch nicht eingetroffen war, sein Freund Albert, für den das zweite Bett in der Kammer bereitstand. Schlafvertreibende, schläfrig machende Sorgen. Vielleicht würde Schottel doch kommen. Der Wolfenbüttler kam aber nicht, weil Buchner eingeladen war. Den Klei hatten die Nürnberger mit Krankheit entschuldigt. Wehe, wenn Rompler doch käme. Ob mit der Ankunft des Fürsten Ludwig zu rechnen war? Doch das Haupt der fruchtbringenden Gesellschaft blieb beleidigt in Köthen. Dach, der nicht zu den Mitgliedern des Palmenordens gehörte und sich betont als Bürger gab, war dem Fürsten zuwider. Wie gut, dass sie in Ösedes Rappenhof Nachricht hinterlassen hatten, wo man sich andernorts aus gleichem Anlass der so arg gebeutelten Sprache wegen und, um dem Friedenshandel nah zu sein, versammeln werde. Dort wolle man tagen, bis alles, die Not und das Glück der Poeterei, wie das Elend des Vaterlandes besprochen sei. Es werde ihnen Opitz fehlen und Fleming. Ob es gelingen könne, die Theorie klein zu halten? Und ob sonst noch wer komme, uneingeladen? Darüber sinnend und seine Frau Regina leiblich herbeisehnend, glitt Dach in den Schlaf. Drittes Kapitel. Oder er schrieb noch an seine Regina, geborene Pol, die überall auf dem Kneiphof oder von den Studenten der Akademie im Kreis seiner Freunde Albert Blum, Robertin und selbst vom Kurfürsten die Polen oder Dachs Polen genannt wurde. Sein anfangs verzweifelter, dann über die Umstände des Quartiersuchens belustigter, zum Schluss den Verlauf des Treffens Gottes Rat und Güte empfehlender Brief sollte in Königsberg Bericht geben, ohne nach dem tieferen Sinn des Geschehens zu fragen. Wie grob ihnen der Schwed in Ösede die Tür gewiesen. Wie Gelnhausen, den man Christoffel oder Stoffel nenne, 4 bespannte Planwagen aus dem Fuhrpark der protestantischen Stände requiriert habe. Wie man bei Nacht und zunehmendem Mond hinter den Pechfackeln der kaiserlichen Reiter doch verschont von ferngrollenden Gewittern den gefurchten Weg in Richtung Münster nach Telgte genommen, wie unterwegs schon der Moscherosch mit Gräflinger und Laurenberg Branntwein zu saufen, Gassenhauer zu grölen und den allzeitwürdigen Gerhard zu hänseln begonnen hätten, wie aber Tschepko und der alte Weckerlin dem Empfindsamen beherzt beigesprungen seien, sodass sie den Rest des Weges zumindest in 3 der 4 Planwagen mit geistigem Gesang genommen hätten, wobei Gerhards jüngst ausgedrucktes Strophenlied »Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt«, sogar die Saufbrüder mitgerissen habe. Und wie die meisten, der rundum feist gewordene Gryphius an seiner Seite, überm Singen in Schlaf gefallen seien, sodass am Ziel ihrer Reise der freche Handel des Gelnhausen, der ihrer Gesellschaft berät, bis das man's hätte riechen können, die Pest angedichtet habe, nicht oder zu spät zu bemerken gewesen sei und wie man trotz oder wegen der Verfluchten und doch, wie er's für sich täte, zu belächelnden Unmoral ins Bett gefunden, die einen lachend über die ängstliche Hast der flüchtenden Pfeffersäcke und den schaurigen Witz noch begießend, die anderen leise den Herrgott um Vergebung bittend, aber alle doch müde genug, damit kein Streit zwischen den schlesischen Herren, den Nürnbergern und den Straßburgern habe ausbrechen und das Treffen nochmals gefährden können. Nur zwischen Rist und Zesen blitze es, wie erwartet. Hingegen verspreche Buchner, weil Schottel nicht komme, mäßig zu bleiben.